Wenn wir die tropischen Wälder wirklich für zukünftige Generationen erhalten wollen, müssen wir auf lokale Interessenvertreter und indigene Bevölkerungsgruppen, wie die zuvor erwähnten, nicht nur hören, sondern sie auch unterstützen, indem wir unseren Worten finanzielle Taten folgen lassen. Auf diese Weise können wir archäologische und paläoökologische Erkenntnisse darüber, wie sich tropische Landschaften entwickelt haben und von Menschen zu verschiedenen Zeiten bewirtschaftet wurden, mit den traditionellen ökologischen und ökonomischen Erkenntnissen und Strategien der Einheimischen verbinden und sowohl ihnen als auch uns selbst die besten Chancen eröffnen, einige der extremsten Nachhaltigkeitsprobleme zu bekämpfen, denen die Menschheit in ihrer Zeit als weit verbreitete tropische Spezies je gegenübergestanden hat. Da durch die Einschränkungen während der Kolonialzeit ein beträchtlicher Teil des gesammelten Wissens der indigenen Bevölkerung verloren gegangen ist, gestaltet sich die Wiederaufnahme der traditionellen Bewirtschaftungs- und Anpassungsmethoden in tropischen Wäldern nicht immer einfach und manchmal kann sie sogar negative Auswirkungen haben. Hier können Archäologie und Paläoökologie, aber auch die Wiederbelebung indigener Sprachen und mündlicher Überlieferungen die einheimischen Interessenvertreter in die Lage versetzen, sich wieder mit Praktiken und Lösungen ihrer Vorfahren zu beschäftigen. In der Karibik zum Beispiel, wo Häuser nach der Kolonialzeit aus hartem Material gebaut wurden, dessen Ersatz teuer ist, während es gleichzeitig angesichts immer stärkerer Wirbelstürme und Erdbeben große Gefahren birgt, zeigt die archäologische Erforschung von vorkolonialen Behausungen etwas ganz anderes. Halb dauerhafte Häuser, deren Fundamente aus widerstandsfähigem Material bestanden, während der restliche Bau aus leichteren, einfach zu ersetzenden Teilen errichtet wurde, waren kein Zeichen für Rückständigkeit, sondern eine ideale wirtschaftliche Lösung für die alltäglichen Herausforderungen, die das Leben auf diesen Inseln mit sich brachte. In den australischen Atherton Tablelands besuchten Älteste der Ureinwohner, Archäologen und Paläoökologen gemeinsam frühere Siedlungsstätten wie die Urumbal Pocket. Dabei konnte man noch erhaltene mündliche Überlieferungen, Spuren der Lebensmittelverarbeitung, der Nutzung von Pflanzen und Tieren sowie im Boden vorhandene Belege für kontrollierte Buschfeuer zusammen betrachten und so das Wesen und die Bedeutung der früheren Land- und Ressourcennutzung durch Menschen wesentlich gründlicher dokumentieren. Manchmal legen solche interdisziplinären Arbeiten auch negative Aspekte früherer Praktiken offen und machen damit deutlich, dass detaillierte, kontextspezifische Betrachtungen und Lösungen an die Stelle pauschaler Aussagen oder Anwendungen treten müssen. So zeigte beispielsweise die archäologische und ökologische Untersuchung künstlicher Sedimentfallen an den Fundorten Konso und Engaruka in Tansania, dass man mit traditionellen Methoden fruchtbaren, feinkörnigen Boden festhalten und das Versalzen der Felder vermeiden konnte. Auf diese Weise ließen sich zwar in den Tallagen die Anbaubedingungen verbessern. Im Hochland dürften Bodenerosion und Vegetationsverlust aber letztlich zu Abwanderung und dem Verlust von Existenzgrundlagen geführt haben. Wie das geschah, muss noch genauer untersucht werden. Nur dann werden wir verstehen, wie Lebensmittelsicherheit, ein flexibles Siedlungsverhalten und die nachhaltige Nutzung der tropischen Wälder und Landschaften bewerkstelligt oder auch nicht bewerkstelligt wurden, bevor der größte Teil der Tropen von den beherrschenden, kolonialen, imperialen und kapitalistischen Kräften vereinnahmt wurde. Und nur dann können wir die Vergangenheit nutzen, um für die Zukunft zu planen.